Deutschlandfunk. Hörspiel. Casanovas Ende von Marina Tsvetajeva. Diesen Wustpapier mal durchgehen. Wir sollten uns das teilen, Casanova. Die Lehre kriege ich, mein Freund, und ihr die Rosen. Kenne ich doch. Teresa? Nein. Manon, ich hieße. Was ist das? Gott hat uns einen Sohn geschenkt. Ihr seid der Pate. Na klar, der Pate Duchesne. Ihr seid mir unerträglich und wehren deine Augen nicht, du Unhold. Spannt die Pferde an und haltet griffbereit den Degen. Wie kämpferisch. Um 5 ist heute Taufe. Schon wieder bin ich Pate. Mein Leben dir zu Händen. Ich tausche die Ewigkeit für dieses Eden. Was dir die Ewigkeit ist, mir die Gicht. Was ist das? Dass dich das Alter Rache nehmend wie einen Kauz ins Baumloch sperre. Dein Segel brannte langsam nieder, als es die blaue Bank umschiffte, Korallenriff. Komm wieder, komm. Geliebt hab ich das ganze Jahr und doch bist du der Allerbeste. Die Folgen deines Spaßes kommen nicht vor der Weihnachtszeit ans Licht. Die Leidenschaft ist mir ein Leichenhemd. Ich spuck euch in die Augen. Ja. Mein Koffer steht im Gasthaus, goldener Fasan. Verschmähst du mich im Bett, komm ich als Krankenschwester. Beim pfeifenden Geschnarch des Gatten. Und Giacomino sagte schon Papa. Oh. Ich kehre nicht zurück. Ich liebe euch, doch er ist reicher. Ich weine Tag und Nacht, Verräter Manon. Oh, eure Augen schwarz wie Pech. Es gibt nur eine Sünde, sündlos bleiben. Casanova, dringend ein Sohn. Ihr seid der Patenonkel. Mein Gott, ich bin ja weltweit Pate, ein Regiment mit schwarzen Köpfen. Casanova. Papa Casanova. Ohne Unterschrift. Ein Blümchen. Oh, eure Hände, verwundet hast du mich. Nun heile. Das Söhnchen Giacomo mit Namen ist schön, dass es in die Augen sticht. Vermehre mich wie ein Kaninchen. Nun gratuliere. Schon wieder ein Soldat für Frankreich. Ein Kinderhage ist das, heb ich die Braue schon, ein Sohn. Kommt nicht zu spät zur Taufe. Oh Gott. Gesund ist unser Söhnchen. Ja, wie viele Söhne habe ich denn? Das reicht. Ein Töchterchen wäre an der Zeit. Bringt das Taufkleid mit in Rosa, eine Tochter. Jetzt sind die Töchter an der Reihe. Vergesslichster der Freunde, sind euch diese Äuglein nicht bekannt? Was ist denn das? Ein Kinderhort, ein Heim, so eine Zuchtanstalt. Weg, weg, weg, weg, weg, weg! Auf alle, die mir schrieben und mich fallen ließen, auf die Söhne, auf 40.000 Casanovas, von mir getauft, zerstreut in alle Winde, auf das Pulver, das verschossen ward in allen Höfen, in Schlössern, Winden, Wilden, Wilden, weg mit den Spangen, mit den Schnallen, den Herzoginnen, den Nonnen im bloßen Hemd, doch öfter ohne, weg mit den Wunderregimentern im Bett, weg mit dem Kupplerpack der Liebe, deretwegen ich Neujahr auf diese Weise feiere. Getrennt die Blumen und die Locken. Da reichen 100 Hände nicht. Ein Haufen aller Farben, Rassen. Vom Flachs des holländischen Säuglings zur türkischen Henna. Gebürtige aus allen Ländern. Leidenschaft von A bis Z. Ade. Bouquet. Welch ein Chaos herrscht hier, Casanova. Ich trenne mich von diesem Kram. Mit Venus rechne ich ab. Tut euch das Herz nicht weh? Ein Krüppel bin ich. Und ein Kauz. Doch dem Gesinde nicht zum Spott. Dass jemand das mit dreister Hand hohnlachend in den Müll wirft, nein. Im Riesenherd geboren, kehrt ihr zurück. Ins Feuer, wo ihr herkommt. Als wäre es in der Frauen Herzen entbrannt, um mir die Knochenhaut zu wärmen. Ein Greis wird erstmals ich entschädigt für so viel Verluste. Verzeiht, wollt ihr die Wäsche dort auch noch verbrennen? Nein, die nehme ich mit. Es ist nicht viel. Wohin? Auf Reisen. Wohin? Und wann? Jetzt gleich. Nicht nur in Dux gibt's Totengräber. Schack, mein Freund. Ihr wollt den Neujahrspunsch mir wohl versauern. Lasst den Stuss. Für euch erlaucht ist's Stuss. Für mich eine Schande. Gnadenbrotempfänger. Ihr seid Bibliothekar. Ach, was soll's? Der Haushofmeister gießt mir Wasser in Wein. Ach. Das wisst ihr nicht? Man trug Erdbeeren im Sommer vor mir auf und gab mir nichts. Das wisst ihr nicht? Und dass ein Hahn, der Teufel hol ihn, von Mitternacht bis zwei mit seinem Falsett lanzettenscharf das Ohr durchbohrt mir. Das wisst ihr nicht? Und wie man mir zum Spott auf Zäune meine Kleiderfetzen gespießt hat. Und verstümmelt all die seltenen, illustren Pergamente. Und wie der Geistliche dies Fettgeschwür am Leib der weltumfassenden Kirche 3 Wochen lang mich mit der Heiligen Schrift gemästet. Ich bitte um ein Pferd, das fliegt. Man gibt mir einen Ackergaul. Die Suppe ist so heiß, dass sie die Kehle mir verbrennt. Der Graf will mich nicht grüßen. Trotz der Regel, wonach der Stärkere als Erster zu grüßen hat. Da ist eine Gemse im Park verschwunden, ich bin schuld. Gesinde, Adel, alle. alles gleich. Halt, lass mich reden. Erstmals hier in Docks. Red ich wie Sie? Gepruste. Versuchen Voltaires Sprache ich zu bilden, Sie. Ein Hohngelächter. Und trage ich eine Stunde ausdrucksvoll mit Gesten Tasso vor? Gelächter. Werd ich wütend? Geht's noch lauter zu. Beug ich mich zu schöner Damenhände? Prompt unterdrücktes Brusten. Mühe ich mich, sie in des Menuetts geheime Reize einzuweihen, drängt sich der Pöbel in der Tür. Verschling ich eilig einem Pfirsich. Lachen. Kann ich die Nuss nicht knacken. Lachen. Im Knopfloch. Lorbeer. Lachen. Veilchen. Es schallt. Ich esse, faste, trinke, benüchtern. Lachen. Ich singe lustig ein Lied. Wie auf Bestellung. Lachen. Und stoße ich in der Hetz den Nachttopf um. Ein Lärm. Brüllig. Ein Krach, als schlüge man wem mit der Axt eins über. Sie lachen, bis Schluck auf sie quält. 100 meiner unschlagbarsten Witze. Da lacht selbst der Olymp sich tot. Doch sie, Weihrauch, Gerichtsversammlung, Totenstille. Ich hörte zu. Ohne Unterbrechung. Wenn ich euch sehe, denke ich, ein Pegasus. Ein Pegasus, ein Pferd ganz unvergleichlich. Im Stall ist nicht der Ort für seine Flügel. Und doch... Erlaucht. Man bittet in den Saal euch. Sofort. Wahnsinn wär's, Verbrechen euch ganz alleine ziehen zu lassen im Schneesturm. Mein Fürst. Ich bitte euch, keine Widerrede. Auch ich bin alt. Lasst uns gemeinsam den Ausgang des Jahrhunderts feiern und brechen wir in einer Kutsche ins Neue auf. Was sagt dazu mein Paladin von Ariost? Nur eins. Ich muss alleine sterben. Fürst, geht. Mein Fürst, um Gottes Willen. Seid Fürst und Feldmarschall und Onkel und Ahnherr. Sollte jemand Fürst euch nach mir fragen? Die Neujahrsnacht kennt viele Wunder. Sagt, er ist gereizt, hockt hinter Bücherstapeln. Ich bin ein Sonderling und alle sind's längst gewohnt. Kurz, redet so, dass sie mich nicht gleich suchen. Habt ihr genügend Mittel? Der Meister im Verschwenden und Bezahlen ist Geldknappheit gewohnt. Hier. Ihr seid ein Greis. Und ich bin's auch. Die Sonne, Schalk, umwölkt sich. Ohnehin stehe ich in eurer Schuld. Ich danke euch. Habt ihr einen Reisepelz? Wie gnadenlos. Mein Reisemantel ist doch prächtig. Vom Wind durchweht. Ja, aber drin da, da haben Tausende von Frauen in Glut gebrannt, in Träumen sich gewiegt. Rund um den ganzen Erdball, in Kutschen, Schlitten, vis-à-vis. Lebt wohl, ihr Ahasver der Liebe. Rosina, Leberflecken, Löckchen und Ordensbänder. Nun die Hemden. Eins, zwei, wo sind die anderen drei? Räuber, mir die letzten Fätzchen zu stehlen. Gleichberechtigung. Sie klauen, Gauner. Jakobiner. Na gut, dann sind sie ihm nur zwei. Solch unsinnigen Diebstahl traute ich nicht mal einem Blinden zu. Von mir die Hemden. Welch ein Trumpf, Trophäensammler. So ist das Leben. Aus Venedig hat's mich in Böhmens Wald verbannt, wo Molke fließt in deutschen Adern. Ja, zum Teufel mit den Hemden. Der letzte Kavalier lässt sich nicht foppen. Eine Stunde noch, dann ist der Spuk vorbei. Was sehe ich? Himmelsmacht. Ist das ein Traum? Ihr? Henriette? Bin weder Traum noch Henriette. Als er bin ich gekleidet. Wie ein Junge. Bloß, wie soll ich sagen? Ich bin ein Mädchen. Kinder müssten längst schlafen, statt herumzugeistern. Träum ich? Im Aug ein Feuer. Im Ohr ein Ringlein. Das schmerzt. Lieg ich im Fieber, träum ich. Ich kam zu sagen euch, dass ich euch liebe. Dann träum ich also. Habe Dux verlassen. So schlafe ich nun, der Schneesturm heult, und träume. Ein Kind, das kam zu mir und wollte sagen, ich liebe euch. So schön wie diese Worte ist keine Melodie. Begierig sie zu hören, sag ich selbst sie mir wohl auf. Bin 20 Jahre alt, bin jung und kühn. Ihr träumt nicht. Nein. Bei Gott, ich sage euch die reine Wahrheit. Weiß ja, töricht ist's. Man tut so etwas nicht. Doch drin sitzen zahllose Gäste. Die Vasen biegen sich vor Rosen. Der Damen Diamanten strahlen wie Sonnen. Und was für edler Wein kredenzt wird. Bei euch allein, ihr blendend schöner Herr, sitzt keiner. Beim Allerbesten. Befind mich wohl im Wald. Und bin ich jung? Ihr seid schon leicht ergraut. Doch macht das nichts. Ergraut? Sogar im Traum? Gemein. Ein Mädchen also und ein Opa, ja? Nein. Ist dumm und taub und abgerissen, der Opa. Ein Skelett. Und brummelt nur den ganzen Tag von irgendeiner Alten. Ich bitte, sprich ein wenig leiser, denn sonst, so fürchte ich, wache ich auf. Und hier, in diesem Bündel, ihr sollt mir nur nicht zürnen, sind die Hemden. 3 Stück. Hab ich denn jetzt noch solche Sorgen? Nehmt mir's nicht übel, dass ich, ohne euch zu fragen, sie geflickt hab. Mag es auch Traum sein, es ist rührend. In Wirklichkeit kommt's keinem in den Sinn, sie mir zu stopfen. Kaum höre ich eine Frauenstimme, lebe ich auf. Des Morpheus Zaubermacht wirkt Wunder. Mich hat der Fürster bei sich aufgenommen. Er ging durch seinen Wald und fand mich da. So wachs ich bei ihm auf. Mitternacht, Jahrhundertwende. Nichts verwundert. Dennoch... Ich kam und wollte glücklich mit euch werden. Geschlagen bin ich. Willst du lügen? Tu's. Das Traumbild ist erstaunlich schön. Nachtschwarze Augen, rotes Haar. Auch sie, wo schon die Holzfäller mich foppen. Du setzt den Wald in Brand, husch in den Fluss. Wenn ich durchs Dorf gehe, tönt's, es brennt, es brennt. Kein Leben ist das. Ein Geschenk des Himmels, das ist... Ergebenen Dank. Ich sehe schon, ihr hattet keine roten Haare. Schwarze, sie sind ergraut. Flamme, Asche, Staub. Doch sag, warum sehe ich in Hosen dich und Stiefeln? Was soll mir dieser Traum bedeuten? Ja, das ist so. Bei Sonnenuntergang ergibt der Mensch sich ganz der Dunkelheit. Und Dumm ist jeder, außer dem, der heimlich sich fortstiehlt aus dem Haus. In Mantel und in Stiefeln, hopp, der Sonne nach, ihr auf den Fersen. Flink für ihre jungen Jahre. In jenem sagenhaften Finstern war doch einst so eine, seltsam fröhlich auch. Sie hatte andere Augen, doch die Stimme... Von wem? Mach nichts. Und dass ich gehe, wer sagt's dir? Kein Mensch. Ich schwör's. Bin selber drauf gekommen. Versteckte jüngst mich in der Truhe. So zum Spaß. Da kommt des Fürsten Kammerdiener, geht auf und ab und jammert vor sich hin. Ach, ach, ach, ach. Und oi, oi, oi, oi, oi. Dem Schwarzwald wird sein Ein und Alles fehlen. Die hehre Leuchte unseres Jahrhunderts will uns verlassen. Der Magnatenzier will uns verlassen. Höchste Zier? Wer kann das anders sein? Ach, lasst die üblen Scherze. Uns Greise und euch Kinder kann man leicht betrügen. Was stehst du so? Komm lieber her. Hab Angst. Ich beiße nicht. Mir ist es in der Brust so eng. Wie? Wie wenn der Tod in meinen Karten stünde. Wie alt bist du? 15. Und heißt? Franziska. Zauberhafter Klang. Da, Rimini. Wie hast du das nur so gewagt, Franziska? Einfach eben so. Anstatt nach eurem Weggang mich zu Tod zu grämen. Kopf voran, mich in ein Loch zu stürzen. Bin ich dumm? Entschied ich frisch? Ihr reitet fort, ich bin dabei. Hier sind die Hemden. Keine Angst, mit Wasserbrot begnüg ich mich. Und diesem, euren Lächeln. Ob Schnee, ob Hitze, Regen oder Hagel, mir einerlei. Denn nicht nur schießen kann, ich bin auch im Sattel fest. Und nähe besser als alle Mädchen, weit und breit. Auch wenn ihr nichts davon versteht. Gebt zu, es ist hervorragend geflickt. Was ist das? Nichts, ein Ding, das mir entfiel. Zeig's ihr. Erst wenn ich tot bin, kriegst du das. Dann sag's mir. Na, ein kleiner Neujahrsgroschen, ein Steinchen. Eher wohl ein Liebesbrief. Franziska, bin doch nicht dein Ehemann. Ich könnte dein Opa sein, wenn nicht sogar dein Urgroßvater. Und mit 15 ward ich selber überhäuft. Lass sehen. Wo kommt das Glas her? Von eurem Schuh, der straßbesetzten Schnalle. Da hat es sich gelöst. Ich fand es, als ich sauber machte. Nein, gelogen. Ich hab es selber weggenommen. Seid nicht böse. Gleich nähe ich's wieder an. Das war ein Fehler. Der Straß ist wertlos. Eitles Glas, das lockt. Habt ihr's denn nicht getragen? Doch, sehr wohl. Ich würde damit schlafen. Selbst im Grab. Der Diebstahl bringt wohl eher mich ins Grab. Ich bin ein Dieb. Jetzt nehmt ihr mich nicht mit. Jagt mich davon. Hör auf zu weinen. Du solltest dich vielleicht ein wenig setzen. Da ist der Stuhl. Nein, nein, mein Herr. Allein zu euren Füßen ein ergebenes Hündchen. Was ihr für Augen habt. Ein finstres Feuer. Wer sagt, ihr werdet schon alt, ist wirklich dumm. Die Dienerschaft trinkt heute Wein. Doch mir ist ohnehin vor beiden Augen schwarz. Selbst der Kaplan, rund wie ein Kindstaufbecken, trinkt bloß aus einem Kelch. Franziska trinkt aus zweien, hurra! Doch wenn ich tot bin, kann ich sagen, ein Festgelage war's. Hab nicht aus einem Kneipenkrug getrunken. Du bist zu spät zum Fest gekommen. Von meinen Mitternachtsgelagen wüssten die Freundinnen aus goldener Zeit dir zu berichten. Spätgeborene du, ich hab euch nichts mehr anzubieten als die Augen. Und Lippen. Oh mein Gott, da kommt wer. Führt mich ab nach Haus. Versteckt mich doch, sonst bringt mich Vater um. Wo ist ein Schrank? Ein Schrank? So Sterb ich, ohne euch geküsst zu haben. Hinter den Vorhang. Du, Jacques, du bringst mir ein Tablett? Ich bringe euch das Abendessen. Und um euch etwas aufzuheitern, habe ich eine vorzügliche Flasche entkorkt. Hierher. Hier steht das Ja. Entziffert es. 1700. Ich kann es nicht lesen. 25. Ein Datum, das mir etwas sagt. Genauso alt wie meine Schönheit. Krebsfrikassee, ich bitte sehr. Pastete. Diese Soße hat der Oberkoch gemacht. Gleich tanzig. Und hier drei Arten Macaroni. Nach dem Traktat von Euer Gnaden fachmännisch zubereitet. Selbst Voltaire konnte ihm was abgewinnen. Und müde vom Nomadenleben sind hier ins weiche Moos vergraben. Die Pfirsiche, des Gaumens Freude, noch schöner als zu Cäsars Zeiten. Ach, Herr, im Speisesaal wär's besser. Was soll das nur? Bei Grimm und Kälte Silvester zu verbringen. Im Sarg sind meine Zechgenossen längst. Ich habe ausgezecht. So hört doch Herr des Schneesturms heulen. Er brüllt ja wie ein wildes Tier. Bedenkt, nichts drängt das Haus gerade an Neujahr zu verlassen. Nachts, im Zorn, mit über 70. Gekränkt seid ihr. Doch lässt sich das verschmerzen. Ein Wolf fliegt niemals an der Kette. Für jeden hat der Allerhöchste ein Kreuz bereit. Ich bin überflüssig im Schloss. Bloß dummer Witzeziel. Sie brauchen mich als Vogelscheuche, die Spatzen zu verjagen. Schluss mit dieser eitlen Rede. Viel zu oft habe ich schon nachgegeben. Draußen tobt ein wilder Sturm. Die ganze Nacht wäre ich bereit zu wachen, Herr. Ich liebe euch zu sehr und giere nach euren herrlichen Geschichten. Doch muss ich um die Pferde jetzt mich kümmern. Der Schnee ist tief. Die Kutsche, sie könnte leicht im Schnee versinken. Mein Sonntagskarmisur. Gefällt es dir? Wenn ja, so nimm es, Jacques. Und mach nur keine großen Worte. Natürlich ist es nicht ganz neu, doch so geschneidert wie am Hof. Das blitzt und funkelt. Was ein Feuer. Ja, nun marsch, trödel nicht so sehr. Punkt 12, sobald der Glockenschlag ertönt. Erlaubt. Ein Kuss auf eure Schulter. Eternum vale, Camiso. Weg? Ja. Im goldenen Camiso sieht wie ein Ziegenbock er aus. Und ist doch eh schon penetrant. Das Schreckgespenst. Was tat er denn? Mit seinem Rücken hat er mir die Sicht auf euch versperrt. Und ich bin heute eure Frau. Serviette, Messer, Gabel, bitte. Ein Stück Pastete darf es sein. Hier ist das Glas. Und hier die Flasche. Ein Prachtpokal, famos, nur Hauch. Und groß. Gemüse, frisch vom Beet. Die Rosen eben erst gepflückt. Mich ansehen heißt nicht mit mir essen. Ach, wisst, ich bin vom Schauen satt. Was sagt uns gleich das Glas? Hm. Ach, leider, leider. Nur weiter, weiter, weiter. Und jetzt, was sagt es euch? Din, din, bin hin, Unsinn, Amen. Und mir? Die Luft ist lind, din, din. Wie helle Hochzeitsschellen früher Morgen. Kommt, lasst aus einem Glas uns friedlich trinken. Wie Mann und Frau, ich meine armen Arm. Es ist dir nicht heiß in dieser dicken Kappe. Leg sie ab, zeig mir dein schönes Haar. Wie heißt denn diese Frucht da? Aprikose? Nein, Pfirsich. Wie ein Äpfelchen mit Pelz. Das kitzelt. Trink. Nein. Fern vom Liebsten schläft sich's nicht und trinkt sich's nicht. So sagt ein Lied. Ich trank ja schon. Trink du. Ach, euer Blick schmeckt köstlicher, glüht heißer in der Kehle. das ganze Unglück ist, ich bin zu jung für euch. Das ist noch nicht das Ganze. Habt ihr mal blinde Kuh gespielt? Und ob, mein Leben lang. Es war, es heißt, die Türken, die seien ihr Leben lang verheiratet. Wie das? Mit allen. Spaßig. Oh, nicht unbedingt. Nicht immer erntet viel, wer reichlich sät. Es heißt, ihr werdet verheiratet mit allen. Mit allen einst, doch jetzt mit keiner mehr. Sind alle tot? Als eure Frau wäre ich nicht weggestorben. Ihr seid gefangen. Mit diesem Tuch hier verbinde ich euch die Augen. So fangt mich. Hier. Hier? Nein, nicht hier. Hier. Hier. Nein, nein, passt auf. Die Wand ist hart und tut euch weh. Gleich kriege ich dich. Und ich liebe euch. Was steht hier in der Ecke? Los, nicht mogeln, die Finger weg. Gefasst. Du Schlingel. Weg mit der Binde. So. Ich ließ mich selber fangen. Fasst fester an. Und bindet mir jetzt rasch die Augen zu. Krieg euch im Nu. Ach, genug, du Schelmin. Und zerreiß euch wie ein Tiger. Die Brust zerreißt es mir von solchen Spielen. Verrücktes Spiel. Du Ärmster. Ganz angeschwollen ist deine Schläfenader. Nach all den Taufen zwingst du mich jetzt zu einer Puppentaufe. Und dieses Buch? Stammt es von Aretino? Lass das. Sind's Märchen? Märchen. So ein Blödsinn. 3 Jahre noch. Dann bist du dafür reif. Doch lesen wirst du sie mit einem anderen. Nein, nein. In dies Jerusalem kann ich dich nicht begleiten. Hör zur Beruhigung ein Märchen. Es war einmal ein Junge und ein Mädchen. Die übertrafen sich an Schönheit. Geschwister? Nein. Das heißt, wie du und ich? So ungefähr. Und eines Tages, Kind, sie war bezaubernd schön. Und jedermann begehrte sie. Vielmehr beklagte sie. Warum sah sie gelb aus? Nein. Kreideweiß mit Sommersprossen. Nein, sie war der Stolz der Bürger Roms. Und eines Tages machte der Junge... Also ihr. ...der Schönen seine Aufwartung. Tritt leise zu den Säulen und späht und sieht, die Schöne liest ein Buch. Ich? Was für eins? Es heißt... Die Bibel war es nicht. Geräuschlos auf den Zehenspitzen schleicht er sich ran. Auf ihren Schläfen aber, da ringeln sich grad solche Locken. Solche grad? Genau die gleichen? Ah, genau. Die gleichen. Wie Gold. Und? Und? Und steht da wie ein Geist mit angehaltenem Atem. Und nicht mehr 2, 4 Augen schon verschlingen Zeile jetzt um Zeile. Nacht. Die beiden Wangen brennt nur mehr ein Spalt. Und ihre Locken streifen schon seine Augen. Als plötzlich eine Träne er fallen lässt ins Buch. Sie hebt die Wimpern, erstarrt. Und niemand, sei es Leser, sei es Leserin, weiß zu erzählen, wie besagtes Buch dann auf den Teppich glitt. Rom lärmte schon, die Vögel pfiffen laut. In jener Nacht, da lasen sie nicht viel. Was für ein Märchen. So geschah's, mein Freundchen. Ich liebe euch. Wer ist das da auf eurem Ring? Merkur, der Gott, der alle Diebe schützt, und mich. Dieb oder Herzog, ich möchte zu euch nach Haus. Was zieht dich zu mir hin? Die Augen. Matt. Wie übel in der Küche sie doch reden, dass so ein hergelaufener Koch am Herd... Scheherazade, sage du zu mir. Hab Angst. Hab Angst. Dabei trägst du Pistolen im Gürtel. Ein feiner Knappe, muss schon sagen. Gut, du. Nochmal. Zu dir? Nochmal. Mit dir? Nochmal. Dich. Nimmst du mich bitte mit? Wohin? Dahin. Wohin denn? In die Welt. Woher stammst du? Aus einer Wunderstadt. Venedig. Wiederhol, Francesca, dies. Venedig. So? Venedig. Der König dort ist König. Die Frauen haben rotes Haar. Sind Königinnen. Darf ich näher zu euch rücken? Hier. So. Nein. Näher. Ah, hier auf meinen Schoß also. Ja. Das Wasser glänzt wie glimmert dort in den Kanälen. Und nachts wie schwere schwarze Seide. Die Fischersfrauen sammeln in den Röcken statt Fischen Perlen ein. Die alten Weiber, die dösen nicht am Herd, sind alle Hexen. Oh. Regnet's Geld, dann schnüren alle schnell die Bündel auf. Die alten Männer sind so liebestoll, dass sie, die Witwerschaft verachtend, den Ring ins Meer hinunterwerfen, mit ihm sich zu vermählen. Was hast du? Bring mich nicht zum Weinen. Was hast du denn? Mir ist es in der Brust ganz heiß geworden. Was? Nun, Messere, nur ruhig. Teufel, Scheusal. Zweite Hera ist eifersüchtig auf die Adria. Zu Recht. Sie ist doch keine Frau. Nur Worte. Salzwasser. Hör mir friedlich zu. Ein weites Feld für Eifersucht. Salz, Krabben, Delfine, Wasserpflanzen und Polypen. Im Meer gibt's außer Fischen doch auch Nixen. Jetzt muss der Bibliothekar sogar den Durchschnitt spielen. Wär's nicht gut, ich wär ein bisschen jünger. Nein, wenn ich bloß nicht so jung wär. Hab euch nämlich angelogen, nach Strich und Faden. Will es jetzt gestehen. Im März bin ich nicht 15, sondern 13 geworden. Der Taufschein war dabei, als man mich fand. Nun, Abenteurer, hast dir diesmal ein rechtes Abenteuer eingebrockt. Und wenn der Sturm uns unterwegs... Den steck ich unter den Mantel. Und wenn der Wolf... Den knall ich ab mit der Pistole. Und wenn ein Heer Soldaten... Reih um Reih, kein Tropfen Blut. 1, 2 eröffne ich mit meiner Haarflut Feuer. Wie Morgenrot entflammt es weit. Wo bleibt das Heer und wo der Wolf? Mein Haar wallt länger als ein Mantel mir herab. Bin blind vor Glanz, ich... Blind? Ich liebe euch, Francesca. Mich? Nein, Unsinn. Mich? Nein. Doch. Du bist erst 13. Doch nicht für immer. Und ich schon über 70. Indes habe ich noch niemand so... Von 1000 Zügen nehme ich nur die deinen mit ins Grab. Warum bloß warst nicht du es, der im Wald mich damals fand? Dann wär ich deine Tochter jetzt. Was runzelst du die Stirn? Wird wie ein Löwenjunges ruhen in deinen Löwenarmen. Die Sehnsucht ist nicht auszuhalten. Gleich laufe ich in den Wald. Dass du mich niemals, nicht einmal so recht ans Herz gedrückt hast. Soll so die Liebe sein? Sie ist doch so. Du Donnerwetter. Die Knochen möchte ich knacken hören und fühlen, ich bin dein. Weiß Gott, mit meiner Puppe bin ich zärtlicher. Erst recht mit meinem Kätzchen. Schweig. Nein, küss mich bis aufs Blut, so wie ich beiße. Hab Angst. Elender Feigling, hab Angst. So ist die Liebe. Bist wirklich alt, Pfad wie ein Priester. Lieg ich im Grab, dass auf die Stirn du mich küsst? Die Lippen, glaubst du, sie schneiden dich? Nun sag, was wünschst du dir? Oh, Reichtum. Und zwar? 100 Florins pro Stunde, um sie lachend in die Runde zu streuen. Florins und Schiffe, Spitzen auch aus Flandern, gleich haufenweis. Und einem prachtvoll gelockten Bräutigam. So wie ein Löwe und so alt wie ich. Warum nicht in der Wiege? Ein Mann aus Stahl mit Mandelzähnen, der 100 Reiche regiert. Ein Wink, ein Tuch, schon stürzt er von der Brücke sich mitsamt dem Pferd ins Wasser. Ich muss mich nur verneigen. Schon, er ist so verliebt. Liebes Kind, wie wunderbar. Doch unsere Stunde ist vorbei, leb wohl. Der Richtige wird sich finden. Hör mich bis zum Ende an. Ich weiß. Er soll den roten Mund euch küssen, soll übers blaue Meer euch tragen. Doch meine Kutsche ist schon angespannt. Halt! Bleib! Mein Schleier soll Flanderns Klöpplerin die Sehkraft rauben. Völker sollen niederfallen. Und wenn mein Fürst erscheint, werd ich den Schwall von Seidespitzensand und meinem Bräutigam dazu den ganzen Hochzeitsplunder all das zu Füßen legen, dir. Was sagst du nun, mein Lieber? Das geht nicht, nein. Wer bin ich schon? Du bist eine Schlange. Los! Zertrümmere mir den Schädel. Ach nein, bring mich nicht um. Nein! Lieb mich. Komm, lächle doch. Ich will es nie mehr tun. Beim Heiligen Kreuz nie mehr. Die Reise steht bevor. Nimmst du mich mit dorthin in jene Städte? Nein. Vorbei die Wunder. Ich bin erloschen. Bald geht zu Ende das Jahrhundert. Auch meine Stunde schlägt. Du legst die Stirn an meine Schulter und atmest heiß, lass das. Denn du bist jetzt noch nichts. Und ich bin schon nichts mehr. Der Schneesturm webt mein weißes Leichenhemd. Er webt. Die Zeit vergeht. Wie Monate vergehen die Jahre, mein Kind. Vergehen wie Tage. Mit ihnen löst sich auf wie Rauch, wie blauer Feuersqualm die Neujahrsnacht mit den ergrauten Löwen von Venedig. Du aber findest einen Freund, rotwangig, ein Husar. Und wild wirst du entbrennen und in Flammen heiß. Wer wird die erste Sünde sein? Ein Deutscher oder Tscheche? Habt alle Frauen ihr geliebt? Ja. Alle dann verstoßen? Ja. Siegreich tönen die Trompeten in meinem Blut. Gut 100, Herr Jakob. Bin ich dir noch lieb, so nenn mich Giacomo. Ich kenne diesen Namen nicht. Wie weich das klingt. Giacomo. Wie schwerer schwarzer Samt, nicht wahr? Was schwingt darin so zärtlich? Jack. Als drückte mich ein Unbekannter an seine Brust. Jack, Giacomo. Als striche jemand über mein Gesicht. Er streichelt es, berührt den Rand der Lippen. Da zerfließt du. Da. Ja. Schläfst du selig ein? Nein, ich schlaf nicht. Denn morgen bekomme ich die Arche des Noah an der Armbrust. Lass zusammen und schlafen. Hörst du es klingeln? Das Jahrhundert, es stob durch die Schneenacht. Nein, mein Freund. Gottes heilige Mutter reitet eilig auf Hirschen vorbei. Casanova, ich bin müde. So wiegt mich auf dem Schoß in geruhsam Schlaf. Neu Neues Jahr, neue Zeit. Hier der Schnee, dort das Licht. Von dem Thron tritt er ab und Franziska entschlummert. Ob du schläfst? Ja, ich schlafe. Nein, ich schlafe nicht. Ich liebe. Aus der Ball. Karneval. Neue Zeit. Neuer Ball. Ein verdächtiger Schatten. Und Franziska versteckt sich. Fragst du ja? Sagt sie ja. Ich will fort in die Städte. Unser Städtchen ist niedrig, aus 6 Brettern gezimmert, ohne Fenster und Lichter. Dieses Städtchen ist unser, und ein besseres gibt's nicht. Die Pistolen, die Mäntel. Halte Wache, schlaf sachte. Alter Mann als Amme, nur nicht lachen, nicht krachen. Wenn ich lach, wacht sie auf. Längst das Leben vergällt, bin zum Wiegen bestellt. Wie viel Schafe im Stall, wie viel Löcher im Wall. Wie viel Herzen verschwendet. Casanova, das Ende. Alle Glut ist vorbei. Und Franziska schläft ein. Und Franziska schläft ein. Sie schläft. Wer dort? In 6 Minuten schlägt's Mitternacht. Die Pferde warten. Noch einen Dienst erbitte ich von dir. Oh Herr. Der Schneesturm hat mir diesen Freund ins Haus geweht. Ein Falkenjunges flog zu mir ins Baumloch. Bring's zum Förster in die Hütte. Auf Fragen sag, ich hab's im Schnee gefunden, der Sturm trug sehr. Ist nicht das erste Mal. Wenn du Verstand im Kopf hast, lass mich aus dem Spiel und wickle warm sie ein. Der erste Traum, sie glüht. Auf mich ist doch Verlass. Und achte sehr, dass sie nicht aufwacht. Niemand kennt den ersten Traum. Nun geh, ich folg dir gleich. Franziska, dann, sie schläft. Und hier mein Ring, er schützt dich vor den Eumeniden, vor mitternächtlich dunklem Wald, vor der Erinnerung. Franziska. Aufs neue Jahr, Jahrhundert. Casanovas Ende von Marina Tsvetajeva. Aus dem Russischen übersetzt von Ilmar Rakusa. Mit Herbert Stass als Giacomo Casanova. Hans Wieprächtiger als Fürstelinie. Gunda Aurich als Franziska. Und Kurt Bücheler als Kammerdiener. Komposition Peter Zwetkow. Regie Otto Düben. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1991.